Hey, do you know where you're coming from, Loco? Okay, die zweite Runde mit BZ, AMB, Schwarzgeld, Jean und Digga Ruff. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Als erstes heb die Faust für meine Town. Hier ist meine Placke auf der Hand als Zeichen des Vertrauens. 15 Jahre lang lebe ich schon in Bettung und Plattenbau. Gott hält mich hier gefangen und ich komm hier nicht raus. Ich kann nicht raus aus meiner Haut, mir fehlt die Luft zum Atmen. Hab Darm schon zu tief mit drin, sie gibt mir Luft zum Atmen. Sie ist die zweite Frau, mit der ich jeden Tag schlafe. Und nur sie kann ich ertragen und nur sie kann mich bestrafen. D.A., du bist meine Stimme und gleichzeitig Gericht. Deshalb spit ich aus meiner Kimme, denn ist es meine Pflicht nicht, loszulassen von ihr, bis ich daran zerbreche. Denn an manchen Tagen zeigt sie mir ihr wahres Gesicht. Ey, sie zeigt mir dann die Bitch, zeigt mir, wie sie wirklich ist. Die Art zeigt dir, dass du hier nicht mit jedem fixst. Shit, denn dieser Beat ist von Exhibit und mit böse Zungen kriegst und erzählt von dir und zeigt dir, was wahre Liebe ist. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Yeah, yeah, yeah, yeah. Darmstadt-Track, AMB am Start. Alles klar, hauen wir die Scheiße mal rein, kommt mal klar, Junge. Darmstadt ist seit 19 Jahren mein Hinterhof, mein Ein und Alles. Ich hab hier schon als Kind gewohnt, schon als kleiner Kacker Scheiße gebaut bei mir im Block. Jetzt sitz ich rauchend hier und hab nur noch Rhymes in meinem Kopf. Darmstadt, du erinnerst mich immer an beste Tage. Ich verehre jede Ecke von dir und auch dein Netz auf Straßen, die Wege, auf denen ich täglich gehe und mich bewege. Und wenn ich mal weg bin, bist du das, wonach ich mich sehne. Ich möchte mich nicht quälen, ich möchte leben und Spaß haben. Ich sag's euch, wie es ist, Darmstadt, ich lebe meine Parts, Mann. Liebe meine Stadt mit jedem Baum und jedem Blatt, das liegt jedem Kopfsteinpflaster, auch wenn davon hier massig gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu chillen. Hier zu wohnen ist halt mein Schicksal und mein Wille. Darmstadt, ich bleib dir treu bis in alle Ewigkeit. Meine Stadt, du hast mich nie enttäuscht. Ich danke dir für diese Zeit. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. In meiner Stadt hab ich verdammt nochmal das Ding begonnen. Mein erster Rap, mein erster Stress und alles ging in Ordnung. Wir waren die Kids und morgen, guck, was hier in Darmstadt steht. Mehr als du erreichen wirst, nichts mehr mit deinem Mann Armee, nichts mehr mit deinem Maladee, nichts mehr, was nur einmal lebt. Das hier ist geballte Wut, die auf Darmstadt Straßen bebt. Die Liga ist zu groß für dich, zu groß für euch. Ich hab mit den Talenten und den Flows aus Gold. Ich bin stolz und treu, hab meine Fans und Boys. Wenn du nicht glaubst, was ich erzähle, ich lass Schmerz. Ich war schon unten, hab sehr vieles verloren. Doch die Stadt und die Musik ist meine siegende Formel. Verdammt, ich liebe sie, Pornos. Mit jedem Beat machen Ohrwurm. BZ und JS machen Krieg, why don't you feel what they're talking? Wir können euch vieles besorgen, von mir aus die bis zum Kommen. Wenn du das fühlst, gib dir den Track und dann genieß diese Strophen. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist meine Kraft. Du bist mein Herz, mein Leben, du bist meine Stadt, ja, du bist der Grund, warum ich immer noch weitermach. Ich repräsente dich, egal ob du mich liebst oder hasst, denn nur du bist mein Leiden und du bist mein